Es begann das 5. internationale Festival zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan. Am 14. August fand auf dem Gipfel des Berges Baekdusan die Veranstaltung zur Begrüßung der Sonne von Baekdusan statt. Daran nahmen Kim Gi-nam, Ehrenvorsitzender des Internationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 und stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas, die stellvertretenden Vorsitzenden des Koreanischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, die gemeinsamen Vorsitzenden des Internationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, die Delegationen, Delegierten, Persönlichkeiten von verschiedenen Ländern, Regionen und internationalen demokratischen Organisationen sowie die Angehörigen der ausländischen diplomatischen Vertretungen in der TVRK teil. Die gemeinsame Vorsitzende des Ozeanischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 verlasst die Baekdusaner Deklaration 2017. In der Erklärung wurden die Verdienste der Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un lobgepriesen. Weiter hieß es wie folgt. Erstens sind die großen Herren Kim Il-sung und Kim Jong-il die Sonne der Menschheit, die mit der Zeit der Souveränität für ewig da ist. Wir werden die Herren Kim Il-sung und Kim Jong-il, die sich unvergängliche Verdienste um die Verwirklichung der Souveränität in der Welt erwarben, für immer als Sonne von Juche und Songun verehren und das internationale Festival zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan zu den gemeinsamen politischen und kulturellen Festspielen der Menschheit für Glorifizierung der herausragenden Ideologie und Verdienste der großen Menschen weiterentwickeln. Zweitens ist der hochverehrte Herr Kim Jong-un die große Sonne des 21. Jahrhunderts, die die Sache der Menschheit für Souveränität zum Sieg führt. Wir sind fest überzeugt davon, dass dank des Herrn Kim Jong-un mit dem weltpolitischen Steuer in der Hand das 21. Jahrhundert zum großen Kim Jong-un-Jahrhundert wird, wo die Herrschaft, Unterjochung, Aggression und Einmischung nicht mehr existieren, die Souveränität und Gleichberechtigung für alle Länder gewährleistet werden und eine wahre internationale Gerechtigkeit hergestellt ist. Drittens ist der starke Staat von Baekdusan ein Siegesbanner, das mit der Macht der Gerechtigkeit und Wahrheit die Souveränität in der ganzen Welt energisch vorantreibt. Wir werden durch mutigere Tätigkeiten den starken Staat von Baekdusan unterstützen, der als Festung gegen Imperialismus und für Souveränität und als Bollwerk des Sozialismus alle Herausforderungen der Geschichte entschieden vereitelt und unbeirrt den Weg zur Souveränität, Songun und Sozialismus geht. Mit der großen Sonne, die mit dem mächtigen Geist vom Gebirge Baekdu aufgestiegen ist, ist die Zukunft der Menschheit hell und aussichtsreich und wird die historische Sache für den Aufbau einer unabhängigen neuen Welt auf jeden Fall erfüllt werden. Nach der Verlesung der Deklaration rezitierten der stellvertretende Vorsitzende des Chinesischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 als Chef des Chinesischen Forschungsgesellschaft für Juche Literatur Idei und der argentinischen Schriftsteller aus Stegreif Gedichte zur Würdigung der großen Menschen. Er fehlt von der Überzeugung, dass unter der Führung von Genossen Kim Jong-un die Zukunft der Menschheit hell und aussichtsreich ist und die Sache für die Souveränität in der Welt auf jeden Fall zur Erfüllung gehen wird, unterschrieben die Teilnehmer der Veranstaltung das Plakat mit der Aufschrift »Dem starken Staat Baekdusan die Ehre«. Unter dem Plakat und den Festivalsfahnen marschierten sie.